Körper, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ja, aber wie sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Dies ist so oft die Frage, die uns entgegengebracht wird. In dieser Sendereihe wollen wir uns einmal deutlich hörbar und mit viel Zeit und Geduld der Frage zuwenden. Hier ist eine vielstimmige Playlist von kurzen Clips aus einigen unserer Interviews. Erfahrungen von Frauen aus der alten und aus der neuen Heimat. Und Sie werden es gleich hören, sehr oft finden wir uns zwischen den Kulturen. Um nicht zu sagen, den Stühlen. Meine Mutter hat damals, die hat ja so viele Schulden damals gemacht. Nicht die, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe damals gesehen, weil meine Mutter hat mir damals gesagt, ich muss, meine leibliche Mutter, ich muss ins Ausland, weil wir kommen gar nicht mehr mit dem Geld klar. Und im Verkauf wird immer weniger und das Geld wird immer knapper und. Und ich habe meine Mutter betrachtet, wie, die war so kämpferisch. Kämpferisch ist genauso wie meine Mutter, die zweite Mutter, die war auch kämpferisch. Weil die hat keine Arbeit. Ich meine, der Ziehvater ist ja gestorben. Die muss für mich von meiner Ausbildung kämpfen, auch Kredit aufgenommen. Und deswegen, ich habe die beide betrachtet. Ich habe gesagt, ich muss was tun und irgendwas machen, damit du auch ins Ausland irgendwann mal auch landen kann, damit du auch deiner Familie auch helfen kann. Ja. Und meine Kinder, mein großer Sohn war 16 Jahre alt und mein kleiner Sohn 13 Jahre alt. Und mein Mann, ich habe Bescheid für mein Mann leider hat gesagt, kann nicht helfen. Ja, kannst du verlassen. Und ich habe plötzlich verlassen und ich war viele Depressionen und viele Stress für meine Heimatland. Warum ich kann nicht bleiben in meinem Heimatland? Nur Religion. Religion ist mein Herz, in meinem Kopf. Ja, ich muss entscheiden, welche Religion. Ich sage ehrlich, wenn ich in andere Stadt gehe, ich trage keine Kopftuch und so. Ich wollte auch nicht in Ham tragen, aber es gibt die afghanische Leute, die sind anders, die denken wie Afghanistan. Aber mein Vater und mein Mann, die denken anders oder ich selber. Als ich im Verein arbeite und dann diese Leute hatten gesagt, das ist nicht nötig, dass eine Frau bei vielen Männern arbeitet. Warum die Frauen soll bei Männern arbeiten? Die hatten gesagt, die Frauen sollten immer zu Hause bleiben. Die sind auch in Ham. Ja. Ich als Mexikaner habe ich diese, ja, immer diese Schönheit zu sein. Also, das habe ich immer Kleider getragen, mit hohen Schuhen, Absackschuhen. Und hier in Deutschland habe ich einfach so gesehen, okay, hier ist gefährlich, diese Schuhe zu benutzen, weil du rutschst auf der Straße, wenn es Winter. Und die Frauen sind nicht so hohe Schuhe oder Absackschuhe an oder viel Kleider und so. Und dann, ich habe ein bisschen geändert, aber dann später kommt diese mutige Frau, und ich bin mutig, habe ich gedacht, warum soll ich wechseln? Nein, ich liebe so Kleider anziehen, kurze Rock, warum nicht? Ich liebe Schuhe mit Absatz, benutzen. Ich liebe Make-up zum Beispiel. Dann habe ich gedacht, ich wechsle das nicht. Ich bin so. Ich bin selbst ich. Ich bin so, dass ich die Malbe, die ich brauche, in der Maktabe. Die Malbe, die ich brauche. Weil früher in unserem Land hat man gesagt, dass man sich halt dafür schämen soll, wenn Frauen oder eher gesagt Mädchen zur Schule zu gehen. Man sollte lieber zu Hause sein und Hausarbeit machen, weil die Schule denen nichts nützt, da sie dann ihr Leben lang eigentlich in der Küche sein sollten. 55 Jahre. Ja, von der Grundschule habe ich viele Erinnerungen, aber von der ersten Klasse waren die meisten Erinnerungen nicht so schön. Also ich wurde von vielen Kindern nicht akzeptiert, da ich aus einem sozusagen Land komme, was kein richtiges Land ist und ich viel anders aussah als die anderen. Also die meisten in meiner Klasse waren blond und so. Wir hatten auch einige Türken und so da, aber ich war die einzige Kurde in der Klasse und viele haben gesagt, ja, das ist kein Land und da es eine Zeit gab, wo es Krieg zwischen Türkei und Kurdistan gab, haben die Türken aus meiner Klasse immer behauptet, dass ich versuche, denen alles zu stehlen, weil viele sagen, dass die Kurden versuchen, das Land von den Türken zu stehlen. Um ehrlich zu sein, auch wenn ich jetzt ein Kind war, bin ich sehr reif damit umgegangen. Ich habe es natürlich nicht meiner Mutter erzählt, weil was hätte sie auch dagegen machen können? Also ich meine, ich bin einfach damit sehr reif umgegangen. Mich hat es nicht interessiert. Ich saß da, ich habe weiter Unterricht gemacht. Nach der vierten Klasse zur weiterführenden Schule habe ich dann wirklich mein Bestes gegeben, um einfach Rache zu zeigen, dass ich es doch schaffen kann, dass ich es doch machen kann, dass ich doch keine scheiß Irakerin, Araberin bin und dass ich doch einfach mein Bestes geben kann. Und ich meine, es hat sich wirklich gezahlt. Ich bin seit der fünften richtig bergauf. Also es lag wirklich nur an den Lehrern. Ich hatte nie rassistische Witze von Schülern gehört. Ich habe es immer nur von der Lehrerin. So richtig komische Witze wie, Achtung, jetzt kommt eine Bombe von der Tasche von Miriam. Irgendwie sowas richtig Komisches. Nur weil ich jetzt, schwarze Haare. Ich war wirklich die Einzige mit schwarzen Haaren in meiner Klasse. Da gab es ein paar Jungs mit dunklen Haaren, aber als Mädchen. Практически все женщины приехали сюда с детьми. Дети еще более страшно реагируют на войну. Die meisten Frauen sind mit Kindern gekommen. Und die Kinder reagieren noch viel schlimmer auf die Kriegsereignisse als die Erwachsenen. Они втрачают базовую доверу свиту. Die verlieren das Vertrauen an die Welt. Die haben ja am ersten Tag sofort angefangen, die Bomben abzuwerfen. Und alleine diese Meldung, diese Erklärung, oder dass wir uns verstecken mussten, das war unerträglich. Und mein kleiner Sohn, der hatte wahnsinnig Angst. Wir haben uns immer verstecken müssen. In einer Ecke haben wir uns immer versteckt oder zusammengekaut. Потім так пройшов тиждень. Україну почала захоплювати і дуже швидко доходити до Києва. Люди всі були в паніці і ніхто не знав, чим то закінчиться. Російські війська вже були під Києвом. Тоді чоловік сказав, що нам потрібно з дітьми виїжджати. Die Russen sind ja sehr schnell vorangeschritten und standen schon in der Nähe von Kiew. Und das wurde immer schrecklicher. Und dann hat mein Mann gesagt, dass ich mit den Kindern weg musste. Ja, und ich weiß, wie wichtig ist, dass man sich mit Generationen unterhaltet, wie wichtig ist, dass man sein Leben überall findet. Und ich weiß, wie große Heimweh erleben diese Kinder, die in bestimmte Alter nach Deutschland kommen und ihren Freunde und Oma, Opa da verlassen und möchten wirklich gerne zurückzukommen. Und wenn die zurückkommen irgendwann, dass die diese Sprachbarriere haben. Das, was die gerade erleben, die Kinder, die nach Deutschland kommen, bulgarischstammige, ich habe das vor Jahren erlebt. Und ich habe auch diese Verbote erlebt, was bedeutet, eine Sprache nicht sprechen zu dürfen, zu können, wie man seine Wurzeln verliert auch. Weil jahrelang, wir haben uns Wochenende vielleicht mit meinen Großeltern getroffen und wir müssen flüstern, damit wir uns unterhalten, weil meine Oma sprach nur Türkisch. Und damit das auch nicht unangenehm wird, wir haben draußen gespielt, irgendwie kamen wir nicht so zu große Kontakte miteinander. Als Ukrainerin in Russland ist sie geboren, das hat sich so herausgestellt, dass wir in Nachbarstädten gewohnt haben. Normalerweise kennt keiner von Ukrainern die Stadt Orsk, vom Namen her. Und als ich das erwähnte, sagt sie, was? Und ich komme aus Nowotrojsk, das sind nur 20 Kilometer Differenz. Ja, und die hat mir auch erzählt, was sie immer, was in der Schule eingeprägt wurde. Nur eine russische Frau ist in der Lage, ihre Kinder so zu lieben. Und ihre Heimat, wissen Sie, das sind so faschistische Einprägungen. Ja, und viele, die kann sich an sowas nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, ich habe gedacht, ja, weil ich eine Deutsche bin, dann werde ich wahrscheinlich nie meine Kinder lieben können, weil ich keine Russin bin. Und das Gleiche hat mir diese Ukrainerin gestern erzählt. Die hat das Gleiche, die gleichen Gedanken gehabt in der Schule. Ein Lehrer ist einmal zu meinem Vater gekommen und gesagt, warum so... Silber ist immer so alleine und die nimmt keine Freunde auf und möchte sie einfach nicht. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wenn ich den Grund weiß, dann komme ich zu ihnen und sage ich ihnen. Aber im Nachhinein habe ich auch verstanden eigentlich, warum das so war. Also ich wollte mich mit Menschen einfach nicht verbunden, weil ich davon bewusst war, dass ich die verlassen werde. Wir werden nicht zusammenbleiben. Alle waren Flüchtlinge und also jeder wollte da weg. Und ich wusste, dass ich irgendwann mal die verlassen werde. Ich wollte mit Menschen einfach nicht verbunden sein, die ich irgendwann auf jeden Fall verlassen werde und nicht mehr sehe. Wir brauchen keine Paradiesgeschichte von uns erzählen. Wir brauchen Wissen, dass heutige Leben besser werden, heutige Welt besser werden kann. Wir, die alle Menschen von dritten Ländern, die brauchen Wissen, aber die lassen nicht, dass die Menschen Wissen sich gebildet machen oder Bildung machen. Und das ist Unrecht. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Freiheit, Demokratie, wir brauchen Menschenrecht. Und wir laut sagen, stopp, wir brauchen diese Unterstützung, statt Waffen zu uns schicken. Canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. The night is just beginning. Die Nacht beginnt gerade erst. ist ein Lied der ukrainischen Sängerin und Komponistin Mariana Sadowska.